Am 7. und 8. März meldeten die ausländischen Massenmedien wie Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, China, Syrien, Laos, Nepal und Indien, dass Genosse Kim Jong-un die Übung der Artillerietruppen Hwasong der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start der ballistischen Raketen geleitet hatte.